Wozu hat Gott die Engel erschaffen? Gott hat die Engel erschaffen zu seiner Ehre, so wie alles, letztendlich, zur Ehre Gottes geschaffen. Gott hat alles für sich selber erschaffen, wie es im Alten Testament einmal heißt. Und zu seinem Dienst und um sie ewig selig zu machen. Alle Geschöpfe durch ihr Dasein, durch ihre Existenz geben Gott die Ehre, selbst die Verdammten in der Hölle, seien es Engel oder Menschen. Schlussendlich geben Gott die Ehre, indem sie seine Gerechtigkeit bezeugen, auch seine Barmherzigkeit, weil er sie nicht vernichtet als böse Kreaturen, Kreaturen, die böse geworden sind, im Gegensatz zu dem, was der angebliche Papst Franziskus Bergoglio inzwischen behauptet, dass Gott die Seelen der Bösen, jener, die im Zustand der Sünde sterben, ins Nichts zurückfallen lässt, vernichtet. Das ist ein Blödsinn und ist sehr unbarmherzig von diesem Freiheitstheologen aus Südamerika, diesem komplett verdorbenen Geist, Menschen. Denn es wäre von Seiten Gottes noch eine viel schlimmere Bestrafung, etwas ins Nichts zurückfallen zu lassen, ihm die Existenz zu entziehen. Schlimmer als die ewige Höllenstrafe. Aber das versteht natürlich der Herr Bergoglio nicht und wir auch nicht wirklich, weil wir zu wenig in diese Dinge vertiefen und auch zu wenig philosophisch denken. Das Sein ist eben etwas Gutes. Das ist ein ganzer Unterschied zwischen den Manichäern und anderen Dualisten, die zwei verschiedene Prinzipien annehmen. Ein Gutes, das Geistige, ein Schlechtes, das Körperliche, Materielle. Das Schlechte ist von einem Art bösen Gott geschaffen und das Gute vom guten Gott. Kompletter Blödsinn, komplettes Unverständnis der Natur des Bösen bzw. der Sünde. Eben wird nicht zur Kenntnis genommen, dass das Böse keine Wesenheit in sich hat, sondern nur ein Mangel an Gutem ist, das da sein sollte. Jemand, der nicht gehen kann, hat einen Mangel an Gesundheit, kann sich nicht richtig bewegen. Sollte eigentlich, weil es zur menschlichen Natur gehört, normalerweise die menschliche Natur so ist, dass man seine Beine, Rest und Körper, das Kreuz und so weiter, richtig benutzen kann, aber einen gewissen Defekt, einen organischen Defekt, Unfall oder was auch immer irgendwie verursacht, kommt es eben zu diesem Mangel an Gutem, Mangel an richtigen Funktionieren, sagen wir, von dem, was Gott gemacht hat, von dieser Wesenheit hier der menschlichen Natur. Gott schafft alles zu seiner Ehre und zu seinem Dienst. Die Engel, die Kirchenväter klar erklären, sind Engel, wenn Gott sie als dienende Geister uns gegenüber, den Menschen gegenüber benutzt. Engel heißt ja auch der Gesandte, Gott sendet sie schon zu Schutzengel, zu unserer Hilfe, zu unserem Dienst. Und manchmal in außerordentlicher Weise, indem er durch sie Wunder wirkt oder Dinge tut oder Dinge offenbart. Dem heiligen Josef erscheint der Engel wenigstens zweimal in der Heiligen Schrift heißt und dann Engel, der das Wasser aufwallt, wie der heilige Raphael sein, im Morgenfeier am 24. Oktober und so weiter. Viele Dinge kommen immer fast auf jeder Seite der Heiligen Schrift vor, die Engel irgendwie